Ja. Ist doch in Ordnung. Ist doch gut. So. Ja, meine Herren. Es ist, ja, hier kommt man überhaupt nicht mehr zu Wort. So. Es ist, der, 28.02.2012. Ein weiterer Tag Richtung steilen Untergang. Der steile Untergang, verdammt nochmal, hart angewichst mit der, hallo Jule. Hallo? Hart angewichst. Ja, das sagt man bei uns so. Bei dir im Puff, oder was? Gibt's auch ein weich angewichst? Ja, das ist dann mehr so mit Spucke drauf. Aha. Weißt du, wenn du so aus Sohle 7 einen hochholst und dann so richtig schön so aufs Arschloch. Du musst das ja wissen. Das ist ja immer das, was du beim Jackal machst, wenn du bei ihm bist. Das ist das, was wir unter anderem auch bei Jackal machen. Dann ist mehr so soft angewichst. Ja? Hallo Jule. Hallo. Na, wie ist? Naja. Warum, was ist los? Ich rede mit dir ja nicht mehr. Ja doch, wir telefonieren ja noch nicht mehr. Nee, wir telefonieren nicht mehr und ich werde mir auch noch was überlegen, nicht mehr mit dir zu reden. Warum? Weil du ein Arsch bist. Ich wusste das schon immer, ja. Ich habe doch gar nichts gemacht diesmal. Klar, du machst immer was. Gar nicht wahr. Natürlich. Sind wir eigentlich gleich laut? Ja, der Chat hat uns ja jetzt gehört. Ja, sind wir eigentlich gleich laut oder... Ja, ne? Er kann ruhig leiser sein. Ihr müsst ihn eigentlich gar nicht hören. Ja, ne, wir sind gleich laut. Passt. Wenn der Chat. Warum sind die Chat eigentlich bei uns im Chat? Ich würde jetzt lieber Blue Moon hören an deren Stelle. Nee. Ich glaube nicht. Macht Holgi heute Blue Moon? Klar macht Holgi heute Blue Moon. Oh, ich muss weg. Tschüss. Ciao. Nee, Blue Moon ist doch erst um 22:45, oder? Gar nicht. Blue Moon ist immer um 10 und um 23 Uhr kommt dann die Late Line. Ach ja, 23 Uhr ist Late Line, genau. Ja. Ich habe ja zeitversetztes Radio hier, deswegen kriege ich das nicht so ganz mit. Du kannst einfach die Uhrzeit nicht lesen, deshalb. Ja, das stimmt. Deswegen habe ich ja auch Digitaluhren. Wann hast du die Uhr lesen gelernt, Jule? Wann war denn das? Relativ früh. Vor der Grundschule? Ja. Echt? Ja. Aha. Ich habe mal Nachhilfe gegeben. Ja? Also Schule. Ja? Und oh Mann. Oh, Kacke. Ja, ich habe mal Nachhilfe gegeben. Also ich hat echt jemand angestellt? Ja, ich habe da eine ganze Zeit lang von sogar richtig gut gelebt auch. Aber ja, auf jeden Fall habe ich Nachhilfe gegeben. Und unter anderem... In was hast du denn Nachhilfe gegeben? Deutsch, Englisch... Geschichte, Deutsch, Englisch, Geschichte, Mathe, Chemie, Physik, also alles, was halt so anfiel. Ist alles gelogen. Ne, das ist wirklich wahr. Alles gelogen. Du hast bestimmt da den Unterschied zwischen hart und weich wichsen gelernt und weitergegeben. Nein, auf jeden Fall habe ich Nachhilfe gegeben und irgendwann war ich mal so... war ich so bei jemandem zur Nachhilfe, wo dann auch die kleine Schwester da war. Die war so 3 oder 4, war die wohl. Ja? Und die konnte die Uhr nicht lesen. Und dann habe ich Nachhilfe in Uhrenlesen gegeben. Ich bin wahnsinnig geworden. Ja? Einmal die Woche, eine halbe Stunde mit der Kleinen lernen, wie man die Uhr liest. Oh, leck mich irgendeiner am Arsch an. Also dann musst du aber kein guter Lehrer gewesen sein. Ja, die hat es einfach nicht verstanden. Vielleicht war die auch einfach nur doof wie eine Scheibe Brot. Wenn das die Leute nicht verstehen, liegt es immer am Lehrer. Ja, genau, Jule. Ja. Ja. Weil gute Lehrer können das immer vermitteln. Ja, auf jeden Fall. Gute Lehrer können immer vermitteln, wie man die Uhr liest. Ja. Ja. Und du nicht. Jule, ich habe... Na, wie viel hast du denn dafür bekommen, dass du einem kleinen Mädchen die Uhr beigebracht hast? Ich glaube, 12,50 Euro die Stunde oder so. Jetzt wissen wir auch, warum das so lange dauert. Naja, hätte ich nur 2 Euro gekriegt die Stunde, dann wäre das viel schneller gegangen. Ne? Nee, ja. Die hat es einfach nicht gerafft. Die hat es echt einfach nicht gerafft. Nee, ehrlich nicht. Die hat es einfach nicht gerafft. Ehrlich nicht. Ich kann sowieso nicht verstehen, warum ausgerechnet du Nachhilfe geben sollst. Weil ich ein totaler Menschenfreund bin und das total gut drauf habe. Überhaupt nicht. Ja, sicher. Ich bin voll so also ich bin total geduldig. Ja, das zeichnet mich schon mal aus. Ich bin ein totaler Geduldstyp. Ja. Der ist so ein Lügner. Ja. Ich bin vor allem auch, ich erkläre auch gerne alles mehrmals. Ja. Ja, genau. Das ist, ich bin da, nee, also das war auch nie das. Und wenn alles irgendwie chaotisch läuft und total viele Fehler und komisches Chaos besteht, dann bleibst du die Ruhe selbst. Das ist, ich nehme dann so Du bist die. überhaupt nicht jähzornig und perfektionistisch. Nein, nein, ich nehme dann grundsätzlich bei irgendwelchen Sachen, die außer Kontrolle geraten, dann nehme ich die Helikoptersicht ein, ja, und beleuchte das Ganze in Ruhe schwebend von oben. Bilde mir eine Meinung, ja, das ist gerade wie im Assessment Center hier, ja. Bilde mir eine Meinung, wäge Pro und Contra ab und entscheide dann besonnen, ja, nach einiger Weile. Das zeichnet mich eigentlich aus. Ja. Ja. So ein Lügner. Irgendwie habe So ich hier gerade ein ein. Problem mit meinem Kabel. Warte mal, muss mal eben mein Kabel. Aua! So, mein Kabel hier um die. So, jetzt ist hier. Jetzt ist. So, jetzt habe Der ich hier nimmt meinen nicht nur Kabel. technische Probleme persönlich, der nimmt alles persönlich und über jede Kleinigkeit kann der sich total aufregen, sofort auf 180 gehen und dann erstmal eine Weile nur rummeckern und Das stimmt überhaupt gar rummotzen. nicht. Das ist überhaupt nicht meine Eigenschaft. Klar. Das stimmt nicht. So bin ich überhaupt nicht. So bin ich gar nicht. Ich brauche nur mein Mikro zu verstellen, dann werdet ihr hören, wie er sich anstellt. Naja, nee, das hat damit nichts zu tun. Es geht darum, dass das ist echt lästig, weil, guck mal, du hast jetzt gerade einen super Pegel, der hier reinkommt. Ne? So einen richtig schönen, harten Pegel, der gerade hier mich ganz Laxo, sanft. nein, es gab keinen Frag-Rio, mit dem wollte heute keiner reden. Nee, heute hatte irgendwie keiner die Muße, mit zu sprechen. So, und mit dem Mikro quälst du ja mindestens gerade alle Leute, die zuhören. Ja, Ja, aber die das sind mir ja ist. egal. Die hätten ja schon längst Blue Moon einstellen können und Holgi hören. Du bist wirklich eine so unglaublich missgünstige Zicke. Ja? Wieso denn missgünstig? Ich günstige Holgi alles. Naja, nee, du bist missgünstig unseren Hörern gegenüber. Das ist echt unangenehm mit dem Kabel. Ich habe mir ein neues Kabel gekauft, ein neues XLR-Kabel. Ja? Und das hat an einer Stelle so eine unglaublich schwere Nase. Ja? So ein schweres Männchenstück halt. Und das hängt total schwer auf meiner Schulter und ich krieg's nicht anders. Also ich hätte ja gerne so eine Kabelführung. Warte mal, mach das mal eben anders hier. Jetzt hängt mein Zopf im Kabel. Das hätte ich auch gerade machen können wollen. So, jetzt ist hier. Ah! So, jetzt ist hier. Er hat Probleme. Ja, das ist echt ein Problem. War es echt so schwer, aber jetzt geht's. Jetzt geht's. So. Guck mal, deine Zuhörer kennen überhaupt nicht Holgi. Doch, kennen die bestimmt. Naja, die sagen, die kennen den nicht. Okay, auf Jackal brauchst Meinung braucht man nicht sich für interessieren, aber die anderen sagen, die kennen den nicht. Das sagt überhaupt gar keiner, das stimmt gar nicht. Du liest wieder den anderen Chat, oder? Du hast hier so deinen eigenen Jule-Chat. Nein, hier, MÖB424. Kennt niemand außer die beiden, die ich höre. Ja, aber wir sind ja Sandy auch. sagt, irgendein Scheiß-Anrufsendung. Das ist Quatsch. Das sind Naja. die Podcaster schlechthin. Die können davon leben. Ja, der macht ja gerade Radio. Ja, er Radio, kann ja vom Radio. Radio und vom Podcasten leben. Ja, das ist richtig. Und du kannst mittlerweile vom keinen Porncast gut leben. Ach Quatsch. Naja. Ach Quatsch. Das ist schon Ja, tüchtig, wie du die Reich Taschen voll Veit machst. muss mal. Ja, aber von 5 Euro kann man nicht leben. Also ich weiß ja nicht, von was du so lebst und liebst. Ich Weil lebe vom. ich weiß ja auch nicht, ob du vom keinen Porncast genug Geld bekommst oder ob der Jackal dir immer wieder was zustecken muss, wenn du ihn besuchst. Vielleicht besuchst du ihn auch nur, damit er dir was zusteckt. Nee, nebenbei ist es ja so, dass ich auch Nachhilfe gebe. Ne? Nur mein Fachgebiet hat sich jetzt etwas verschoben. Beim Hart oder Weich. Du weißt Bescheid. Genau, vor allem Weisch. Weich. Weisch, Weichspüler. Nein, wenn ich bei mir fight, muss man meine E-Mail-Adresse resetten. Also das Passwort von meiner E-Mail-Adresse. Sag doch, welches Passwort du gerne hättest. Der hört bestimmt gerade zu. Dann kann er das direkt machen. Nein, der kann ja sein normales Passwort immer da und dann kann ich mich da einloggen. Sein normales Passwort, was er immer hat. Er hat Aha. immer eins. Er hat immer eins über, Er oder? schickt mir immer dasselbe, wenn er eins Er hat zurücksetzt. immer so ein kleines Passwort für dich über, oder? Ja, ich glaube, der benutzt es immer überall und Bei dann, ich jedem. könnte da, ja, ja. Ja. Bei jedem. Fängt Irgendwann das zufällig mit gehe ich einem auf großen seine. T an? Nee. Ne? Okay. Ne, dann schickt er das nicht bei jedem. Schickt er immer ein anderes? Das ist aber sehr weitsichtig. Er ist halt Admin, ne? Ein Ja. weitsichtiger Admin. Der Admin mit der Weitsicht. Guck mal, ihr habt Jackal angelogen. Warum? Weil ihr ihm gesagt habt, dass Möb-Möb die einzige Plattform in Deutschland ist. Soll ich sagen? Aber weil wir fight es nackt. Bist du gerade nackt? Nein. Nein. Keuschheitsgürtel und so, damit du mir ja nicht zu nahe kommst. Das habe ich ja auch nicht vor. Hoffentlich. Bei Aber dir weiß man ja nie. das stimmt ja. Bei mir weiß man das wirklich nie. Wo habe ich das denn jetzt Wir sind zu hingetan? früh raus. Ja, da beschwerst du dich jetzt bitte mal beim Riot Burns, weil wir fight. Ja. Wolltest du was sagen? Ja, und zwar hat uns der Herr Witzmann, ja, der auch Ja. gerade die Nitrocellulose gesendet hat mit dem Ja. Tackleman und auch die Findet der Techman es Netzgespräche. eigentlich gut, dass du ihn jetzt da alleine gelassen hast? Ja, das ist schon okay. Und Hat bestimmt gedacht, dass er die Sendung jetzt mit dir immer machen wird und dann lässt du den da einfach im Stich. nee, Tackleman und ich wissen schon, wie die Absprache ist, also da musst du dir keine Sorgen machen. Aber ich finde es gut, dass du dich um andere Formate von mir sorgst. Ich schätze deine Fürsorge ja Ich kann unglaublich. sie ja nicht immer schlecht machen. Weißt du, deine Fürsorge ist so ein bisschen so wie eine Mischung aus Hämorrhoiden und Weisheitszähne. Du bist sozusagen der Weisheitszahn an meinem Arsch. Mach auch Riot Burns Formate schlecht, Jarkil. Ja, mach mal. Auf jeden Fall hat uns der Witzmann von den Netzgesprächen und von der Nitrocellulose uns einen ganz, ganz tollen Jingle geschickt. Und zwar ist der so. Kann ich noch nicht. Ja, du bist auch doof. Nee, du hast es einfach noch nicht gebacken bekommen, dein Audio hier besser hinzubekommen. Ja, und Wie lange arbeitest du jetzt daran, dass das ist süß, oder? hab's ja nicht gehört. Nee, aber wenn du mal kurz die Gosch halten könntest, ja, dann könnten das die anderen Die vielleicht Gosch. wenigstens hören. Ja, die Gosch, die Goschen. Ja? Das ist hessisch. Echt, ist das hessisch? Ja. Ehrlich jetzt? Ja, halt die Gosch. Echt? Das sagt man bei uns hier. So mit Knebelball im Mund, so mit so einem Quatsch. Gummiball. Ja, Jakil weiß, was ich meine. Geil. Ja, okay. Also schaffst du es? 4 Sekunden nur, Jule. Ja? Nur 4 Sekunden. Einfach mal ganz kurz die Goschen zu halten. Ja? Ab jetzt? Okay, klappt. War doch jetzt schon. Süß, Ja, jetzt. oder? Ja. Das ist der kleine Sohn von Herrn Witzmann. Ich meine Möb, irgendwie. möb, weil das ist Möb, Möb, Ja, Möb, Möb. genau. Ja, das ist süß. Das ist süß, ja. Das ist total süß. Und das habe ich heute auch frisch durchgesampelt für ein neues Intro für den Möb-Möb. Der Möb-Cast. Ja, der Möb-Cast. Was macht der Möbcast? Der macht alle Neuigkeiten rund um Möb-Möb, macht der Möb-Cast. Ja. Und Aha. morgen früh senden wir dann auch wieder Frühstücksmöpen. Mit der scheiß Musik, die vorhin lief, also heute Morgen oder heute Na, Mittag. da war doch nicht nur Musik gewesen, da war hier so, Außerdem ne? heißt es der News Möb. Der Newsmöb. Ja. Was habe ich gesagt? Der Möbcast. Echt? Ja, wir haben noch keinen richtigen Namen dafür. Ja, erstick. Ja. Erstick, das gibt bestimmt Quote, wenn du hier live erstickst. Weißt du? Du tust alles für die Quote, oder? Nee, du erstickst. Es gibt übrigens ein Ja. wunderschönes Query, was ich Query, was ich gerade bekommen habe. Und zwar meine Frage: Kann ich das Ei, Ei, Ei, Jule irgendwie als Track bekommen? Und Please. was will der damit machen? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich möchte er sich das als Klingelton fürs Handy oder so. Also wenn wirklich Leute darauf bestehen, dann mache ich nochmal ein Ayayayude-Sample. Ja. So hieß ja auch die Folge, die erste, glaube Guck mal, wenn es jede Woche neue Formate auf Möb-Möb gibt, dann sind wir ja schon bald fertig mit dem kein Porncast. Wieso sind wir dann fertig? Ja, aber dann müssen wir ja nicht mehr weitersenden. Wieso müssen wir da nicht weitersenden? Wir Weil es senden dann ein jetzt. neues Format gibt. Und ich bin hier endlich frei. Und so. Ja, aber du wirst doch. Oh mein Gott, der Chat hat mein Lachen als Beleidigung. Und wo ist meine Beteiligung? Wieso habe ich da noch kein Geld gesehen? Tja, hätten wir jetzt ACTA, ja, da könnte es ihn richtig in Grund und Boden klagen. Ja. Das ist, ja, das Ich ist. bin Riot Burns Eigentum. Also das wüsste ich. Und zwar geistiges Eigentum von dir. Ja, er hat mich erfunden. Mich gibt's eigentlich gar nicht. Das stimmt, eigentlich bin ich das. Ja? Eigentlich Ja. bauchredne ich das. Ja, ich habe das nur Ich bin die perfektioniert. Bauchrednerpuppe. Geil. Nein, ich bin nicht seine Sklavin. Es gab auch irgendwas, weil ich habe irgendwas mit dir. Ach, yo, yo, yo, yo, yo, Jule, wusstest du eigentlich, wenn man bei Google deinen Namen eingibt, ja, was der zweite Hit direkt ist? Nee. Wusstest du das? Nein. Ich soll aber mal den Leuten danken, die so wohltätig waren. Meister, Coder, Spender, Hörer, Caster. Dank mal den Leuten, die uns wohltätig waren, Meister. Ja, wir sind da noch gar nicht am Ende. Und wenn man Aber du deinen. vergisst das bestimmt wieder. Nee, ganz sicher nicht. Wenn man deinen Namen googelt, ist der zweite Hit, ja, die junge Lesbenvereinigung Leipzig. Jule. Tja. Da würde ich gegen vorgehen, Jule. Nö. Da ich ja dein geistiges Eigentum bin, ist es dein Problem. Das stimmt, vielleicht sollte ich da vorgehen und Maffert anrufen und sagen, hier, hier. Tut mir leid, ich würde mir nicht weiter Gedanken darüber machen, was meine Lache mit geistigem Eigentum zu tun hat. Dieser Satz kam von Jakel. Das reicht. ACTA würde helfen. ACTA würde helfen. Jule, weißt du, was wir nicht mehr tun könnten, wenn ACTA wirklich, wenn ACTA wirklich Gesetz wird, was wir da nicht mehr tun könnten? Podcasten? Ja, wir könnten da nicht mehr so richtig podcasten, das stimmt wohl. Dann wäre ich total Gar nicht mehr eingeschränkt. podcasten? Ja, gar nicht mehr podcasten. Ich Das heißt, du bist muss jetzt mal für mit der ACTA, Ma oder? Merkel telefonieren. Ja. Dass die unbedingt das jetzt mal hier vorantreibt, dass die EU-Kommissare dagegen, also dafür stimmen. Kommissare. Kommissare. Manchmal glaube ich, du sprichst eine Fremdsprache nebenbei hier noch mit mir. Ja. Ich sende geheime Botschaften an mein Mutterschiff. An welches Mutterschiff, Jule? Ja, an meins. Es ist sozusagen das. Wie heißt dein Mutterschiff? Nee, Möb 424, nicht das Parlament bestimmt das, nämlich die, so viel ich weiß, tut das die EU-Kommission machen. Ja, richtig. Gut, danke, dass du meine Frage beantwortet hast. Was war deine Frage? Meine Frage war, wie dein Mutterschiff heißt, um diesen Dialog Das weiter darf ich dir doch nicht voranzutreiben. sagen. Ach so. Okay. Geheim. Sonst würde ich ja auch keine geheime Botschaften senden. Ja, sehe ich ein, ja. Das sehe ich ein. Sag mal, hast du eigentlich heute irgendwie ein Lied mitgebracht oder so, Jule? Nee, ich nicht. Du nicht. Heißt das, ich habe ein Lied mitgebracht? Ja, du singst ja immer. Naja, immer nicht, aber immer wenn ich ein Lied finde, was zu uns beide passt, ja, dann gehe ich kurz in mich, Und macht sich zum Affen. mache mich dann zum Affen, ja, und überlege einfach ganz kurz, passt das Lied zu uns? Ja, ist das wirklich wahr? Findest du das eigentlich nicht ein bisschen blöd dir gegenüber, dass du dich so demaskierst? Demaskieren Ja, in welchen? du hast hier so eine tolle Credibility aufgebaut von wegen wow, der Scientology-Rechercher und machst da so hier den harten, knallharten Podcast-Journalismus und dann machst du so einen Scheiß mit mir hier in einer halben Stunde. Ja, das heißt also, weil ich der unglaublich knallharte Rechercheur bin, ja, heißt das automatisch, ich darf auch nichts tun, was auch nur annähernd lustig wäre und würde dann so leben wie du. In völliger Askese vom Humor. In Humoraskese würde ich dann verfallen. Das, ja, nein, das können wir gerne tun, Jule. So können wir das. Okay, wir machen das. Kein. Ich meine nur, wenn man dich schon vorher niveaulos findet, hat man sich jetzt bestätigt, oder? Aber Jule, das ist natürlich jetzt nicht komisch. Man redet nicht das Niveau von anderen Menschen schlecht. Das tun nur schlechte Menschen. Jule, bist du ein schlechter Mensch? Ja. Aha. Möchtest du drüber sprechen? Nö. Komm doch einfach mal auf die Couch. Wir sprechen drüber. Was Komm ist denn schon. eine Recherchöse? Jule. Richtig, richtig, richtig, richtig. Den wollte ich jetzt gerade auch wirklich. Recherchöse. Jule, was ist so unglaublich lustig an Recherchöse? Was Lustiges. Wie kannst du so unglaublich gemein sein übrigens und sagen, ah hier, knallharter Journalismus und wie kannst du jetzt sowas machen? Wie kannst du nur so fies sein? Ja? Das ist doch auch Inwiefern? Quatsch. Ja, weil das Quatsch ist. Wieso? Aber das eine schließt das andere doch nicht aus. Heißt das, weil ich jetzt bei Scientology gewesen bin, um da zu recherchieren, etc., darf ich jetzt keinen Spaß mehr haben, oder? Ich wüsste überhaupt nicht, dass du fähig bist, Spaß zu haben. Ich habe jede Menge Spaß, nur nicht zwangsläufig mit dir. Nee, mit mir. Also ich will auch mit dir keinen Spaß haben. Hey, Jule, mit dir kann man auch nur unglaublich schwer Spaß haben. Also das beweist, also das Gegenteil beweisen jetzt vier Podcasts. Ja, da haben andere mit dir Spaß, Nein, aber. da bist du jedes Mal am Lachen. Ja, vor. Nein. Kannst du einmal ganz kurz Regieassistent sagen? Nein. Jetzt spiel mal das Lied. Jetzt schon? Du hast doch gerade damit angefangen. Ne, ich wollte doch nur so eine sanfte. So, weißt du, sanft. Ne? Kannst du doch nicht, du kannst doch nur hart. Nein, ich kann auch sanft. So wie die untere Haut am und, weißt du, sanft halt einfach. Ne? Jetzt Sanft. mach endlich. Na, ich hab doch vorher. Könnte ich vielleicht bitte vorher. Jedes Mal Mach sprechen wir endlich. eine Stunde vorher unsere Das ist überhaupt Sendung nicht wahr. durch. Ja? Bis ins letzte Das ist überhaupt Detail nicht wahr. planen wir jedes bisschen von der Sendung und jedes Mal weichst du von unserem Skript ab. Das ist überhaupt nicht wahr. Doch, das ist so, Wir dass der treffen uns so. 5 Minuten vor der Sendung im Skype und 5 Minuten nach der Sendung verpisse ich mich wieder. Das wäre so, ja? Als wenn du bei gute Zeiten, schlechte Zeiten in der Szene im Fasan oder wie das Scheißding da heißt, auf Wer einmal. weiß denn du, wie das heißt? Ja, ich glaube, es heißt Fasan, Da oder? färbt der Konrad ab. Ja. Zu viel Und Kontakt mit Konrad. das wäre dann so, als wenn du auf einmal an der Bar ohnmächtig werden würdest, ja? Und dann die Regie schreit von weitem: Jule, falsche Szene, falsches Skript, Mist! Müssen wir nochmal machen. So machst du das hier. Ja? Du sensst einfach zwischen unser Skript. Du bist die Sense im Skript. Der Wasserschaden im Laminat. Du bist gemein. Hast jetzt genug geheult? Mimi, Mimi. Mimi, Willst Mimi. du weiter heulen? Weiß nicht, bist du am Surfen? Ja. Nee, jetzt ehrlich? Du langweilst mich gerade, deshalb muss ich jetzt mal bei Twitter gucken. Nee, hör mal bitte auf zu surfen, ja? Das würde mich total fröhlich machen. Das würde auch alle Hörer fröhlich machen. Ach. Nee, wirklich. Surf ja nicht mehr. Ja, wird auch gerade besser. Jetzt habe ich das hier auch. Nein, ich möchte Bin ich denn das. immer im falschen Film? Ja, du bist nicht im falschen Film, du bist einfach nur stellenweise im. Du hast gerade schon das Skript für die nächste Sendung geleakt. Ach Quatsch. Ja, doch, ich glaube schon. Quatsch, die nächste Sendung findet überhaupt nicht statt. Natürlich, morgen Ich hoffe zur. jeden Tag, na, also nee, ich hoffe jedes Mal nach dieser Sendung, dass du mich nicht am anderen Tag anrufst und mit mir sagst, wann diese nächste Sendung stattfindet. Oh, wir haben schon lange keine Anrufe mehr gemacht, oder? Mit dir telefoniere ich ja seit gestern nicht mehr. Das stimmt. Das stimmt. Das ist richtig. Aber trotzdem senden wir noch zusammen. Noch. Noch, wie jeden Tag. Na. Vielleicht nicht mehr. Die Hörsuppe hat ja auch gesagt, das grenzt schon fast an ja, ich weiß nicht mehr, Echt, hat so die ich, was über uns gesagt? ja, ich habe mit ihm ganz kurz gesprochen gehabt, also ganz kurz so bei Skype mal hier so hin und her geschrieben und habe ihm halt gesagt, der Porncast sendet täglich und er sagte täglich und ich sagte ja täglich und er sagte täglich und ich sagte ja täglich und er sagte täglich und ich sagte ja täglich und rat mal, was er gesagt hat. Oh mein Gott. Richtig. Nicht schlecht. Er darf mich aber weiterhin Jule nennen. Ja, wie nennt er dich denn sonst? Ja, Gott. Die Hörsuppe nennt dich Gott. Oh, meine, oh, ist okay. Dringende Durchsage. Alle den Chat lesen, es gibt eine dringende Durchsage. Ja. Bitte, Haben wir Jule? eigentlich abends nie was anderes vor? Na, eigentlich nicht. Also ich bin ja mittlerweile jetzt, mein BMI ist ja dreistellig und ich komme aus meinem Stuhl auch gar nicht mehr raus. Das ist ein bisschen wie Jabba the Hutt. Und deswegen kann ich gar nichts anderes mehr machen. Das kann ich bestätigen. Ja, wir haben ja auch immer hier unsere Cam Ich an. habe ihn neulich auf, habe die Stimme neulich auf RTL 2 erkannt. Auf RTL 2, was waren Ja, da? als du ins Krankenhaus musstest und sie mit dem Kran kam. Mit Kran. Ich nehme dich mal ganz kurz hier mit in die Küche. Nee. Ja, sehr. Da hast du auch gar keine Chance, irgendwie das abzulehnen. Und öffne mir. Guck mal, der motzt der, dass ich an mein Mikro komme und da macht er hier einfach mal den Kühlschrank auf Ja, und das ist macht was hier Lärm. anderes. Das Nee, ist es ein ist anderes nicht. Geräusch. Das Ach, ist ein Quatsch. anderes Geräusch. Du wolltest doch was vorspielen. Ja, ey, Jule, was meinst du, warum ich jetzt gerade in die Küche gegangen bin? Weil ich Alzheimer habe oder weil ich gerne noch etwas trinken würde? Beides. Nee, eigentlich, weil ich gerne was trinken würde. Und zwar gibt es heute zur Feier des Tages den guten Azoro-Sekko. Azoro-Sekko. Du ernährst dich echt nur vom Alk, oder? Ja, das war das Einzige, ja. Tja, da kann man ja auch nicht viel Niveau erwarten und Qualität, Podcasts und so. Das Ganze ist ja, also von der Qualität, ja, ist das mal Ja. ganz weit vorne. Ihr seid übrigens gerade live dabei, wie ich versuche. Oh, leck mich einer in das Arschloch an meine Nein, Fresse. macht niemand. Ey, wie kann man das auch verkorken? Alter Schwede, Alter. Er Okay, stirbt gerade. ich muss mal eben das Headset absetzen, ja, und diese Flasche versuchen zu öffnen, zu Tja, da entkorken. scheitert er an der Flasche. Das ist halt auch schon so, wenn der Alkoholkonsum nicht befriedigt werden kann. Das tut mir jetzt aber überhaupt nicht leid. Mich einer in das Arschloch rein. Kann doch alles nicht wahr sein, ne? Alter. Das ist live. Und wenn ich das machen würde, würde ich riesen Ärger kriegen. Jetzt hat er Leck gerade einen mich an die Orgasmus Frau bekommen, habt Dörr. ihr das gehört? Er hat gestöhnt. Genau. Ich verlange noch ein Vorspiel und er wird nicht fertig. So ist es aber immer. Die Regie. So ist es immer. Mann, Mann, Mann. Warum? Hallo? Bist du wieder Ja, da? ich bin nur. Warum kann man die Flasche nicht mit Headset aufmachen? Also nicht mit dem Headset aufmachen, nämlich mit dem Headset auf. Weil ich niemanden dabei ins Ohr brüllen will, wie ich mich hier darüber aufrege, dass Aber dieser wir haben doch verrohte. sowieso gehört, was du da gemacht hast. Ja, aber gedämpfter. Na? Ihr habt es nicht so gehört, als würde ich direkt ins Mikrofon reinbrüllen und das Ding da versuchen rauszukriegen. Und das zum Thema der Riot Burns ist die Ruhe, selbst wenn etwas nicht funktioniert. Alter, da könnte ich auf 180 kommen, ne? Wenn man, Ich ey, verstehe immer noch nicht, das wie ist. man dich auf Kinder loslassen konnte. Die haben ihre Kinder nicht leiden können, oder? Warum? Weil sie dich angestellt haben. Alter. Die wollten ihren Kindern bestimmt irgendetwas heimzahlen. Ey, wie kann man auch in so einer Sekkopulle den Korken so bis ganz unten durchdrücken? Ja? Und ich habe ja nur so einen Korkenzieher hier so mit, ne? Hier so mit, ja. Genau, wir warten eigentlich auf dein Lied. Ja, ich werde, das ist unglaublich. Du kündigst ein Lied an, ja? Nein, du hast damit angefangen, ob Hältst ich dich nicht nicht. eins mitgebracht hätte. Genau, ich habe dich verlasst, du eins mitgebracht. So. Das ist unglaublich. Wirklich, das Allerbeste immer hier zur Mitte. Ich wollte es ja dezent auf die Mitte legen. Ja. Du hast schon du in der Pre-Show hieß es, du willst es am Anfang bringen. Das stimmt überhaupt Das so ist gar doch, ja nicht. klar, das hast du gesagt. Könntest du aufhören, stets und ständig unsere Pre-Shows zu leaken, mit Unwahrheiten zu Nein, ersetzen? solange du mich aufnimmst, wenn du mit mir telefonierst, kann ich leaken, was ich will. Oh, Und wenn ich möchte auch, dass du bekannt bist für kleine Genitalien. Und wenn ich möchte, auch, dass du bekannt bist für kleine Genitalien. Sehr, sehr schön gesagt. Und wenn ich möchte. Hier, du machst einen Sektkorken mit einem Öffner auf. Ja, wie denn sonst? Wie soll ich denn sonst eine verkorkte Prosecco-Pulle aufmachen? aber einen Sektkorken kann man doch auch normal aufmachen. Das ist ein verkorktes Prosecco-Ding gewesen. Wie soll ich das denn normal aufmachen? Erzähl mal, mach mal einen Hast du Vorschlag, nicht mal einen Jule. richtigen Prosecco bei dir? Also du musst echt sparen, oder? Das ist ein. Der ist verkorkt. Hallo, verkorkt. Ich muss Was sparen, machst du? jetzt wo Tust du ich. gerade deine Fußnägel bleich? Ich verstehe nicht, wie man diese Lache gut finden kann. Du bist so doof. Ja, ich habe mir gerade die Fußnägel abgeknipst, Jule. Ich habe mir Was gedacht, hast denn bringst du du. sonst geknipst gerade? Ich habe mein Feuerzeug angemacht. Hier. So. Alter, ja, ich habe mir gerade die Fußnägel geknipst, weil ich habe mir So gedacht, wenn der klang Gast das aber. schon. Ja. Und ich weiß ja nicht, wie lange deine Hufen immer brauchen so, bis da die Fußnägel wieder gewachsen sind. Meine Hufe? Du hast gefragt, wie lange meine So Hufe der Teufel brauchen. in Person, also der untere Dings ist der Stier und dann Oberkörper männlich und so. Oh, Hufe, warte. Zack, da war ein Brohuf. Du meinst das lächerliche Ding da, was er so Block macht? Das ist ein Brohuf. Das ist aber schon irgendwie ein armseliger Bro-Huf. Na gut, Jule. Ich habe übrigens neulich Ponyville geguckt. Was hast du geguckt? Pony. My Was, Little Pony? Pony. Aha, po My Little Pony heißt es nicht. Ponyville, das ist hier nicht wie bei Amityville. Oh, Ponyville. Wie Farmville. Ja, genau, Farmville. Es heißt My Little Pony. Welche Folge war es? Keine Ahnung, da ging es darum, dass die haben den Winter vertrieben. Geil, geil, geil. Das heißt, die wollten, dass Frühling wird in Equestania, jawohl? In Ponyville. Ja, die wollten, dass Frühling wird, wohl? Ja, und Twilight Sparkle wusste nicht, welche Aufgabe sie übernehmen soll, weil Richtig, sie aber zu die hat alt dann war. festgestellt, die kann super organisieren. Ja, kann Ja. sie. Ja, kann sie. Sehr Twilight kann bekannt. super. Ja. Wobei, die Folge war recht schwach eigentlich, weil zu wenig, da war zu wenig Fluttershy. Aber die weckt die Tiere alle auf. Ja, sie, du nicht. Ich wecke auch, wenn der Frühling naht. Ziehe Guck mal, ich. der Rio weiß mehr über Mädchenserien als Jule. Ja, exakt. Er hat ja auch längere Haare als ich. Ja, richtig. Überall längere als ich. Und ja, auf Nickelodeon. Aber das kommt immer voll früh. Dann kriegst du wieder. Komm, erstick, komm. Mir ist gerade mal original die Hälfte meines Proseccos durch die Nase gelaufen. Ey, das kriegst du sowas von wieder, ne? Ey, wie kann man sich so unmöglich verhalten? Total Denn ich, unangemessen. mir kam nicht der Prosecco aus der Nase raus. Vor allem, wie du dich dem Anlass hier unangemessen verhältst. Ja? Welchem Anlass denn? Weiß dein Papa eigentlich, was du hier für Sachen so machst? Hört er sich das auch an? Ja? Nee. Nee. Ah, schön, so eine Aber der kennt mich, der Prosecco-Nasenspülung. weiß, wie ich drauf sein kann, also. Ja, vielleicht solltest du ihm mal diese Dateien zur Verfügung stellen, dass er sich das auch mal anhört, wie unglaublich gemein du halt zu mir bist. Warum sind denn wir Kacke? Er ist Kacke. Ja, weil die Leute jetzt halt lachen und Aber ihnen der Prosecco fehlt. Ja. sowas. Und Mann, warum Mann. sollte ich neidisch sein, Chaddy? Chaddy, Teddy? Es heißt Düsch. Nei, Düsch. Und ja, der Rio weiß mehr über Mädchenserien als ich. Und nein, ich kann euch nicht erklären, was die Faszination für diese Pony-Scheiße ist. Oh, jetzt ist er sauer. Du Hallo? bist gemein. Ich halle. Ich halle. Hall bei Jule die zweite. Was für ein Hall? Hier kann kein Hall von dir kommen. Gibt's auch noch eine, es gibt eine zweite Jule? Hier kann kein Hall von dir kommen. Nein, das geht nicht. Bei Jule ist ein Hall. Bei dir ist ein Hall? Bei dir kann kein Hall kommen. So, ist der hier? Ist der Hall weg? Sag mal was, Jule. Wenn ich lauter rede. Wenn du lauter redest, ja, oh, ja, das kann sogar echt sein, ja. Stimmt, das kann echt sein. So, das müsste jetzt weg sein. Aha. Das müsste jetzt weg sein, weil, ja, klar, natürlich, ja. Ja, sehr, sehr gut beobachtet, Jacqueline. Ich danke dir vielmals aus der Regie. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Wann kommt das Lied? Jetzt. Guck mal, der Scheibi Veit hört sich selbst, wenn er spricht. Hihihihihi. Ich mich nicht. Also, Kommt Jule, jetzt bist das du, Lied? ja, bist du bereit, es zu starten? Du hast es ja vorliegen. Ich habe die Pony-Scheiße nur gesagt, weil es den Riot immer ärgert. Ja. Im Grunde bin ich ja diejenige, die morgens um 6 die Sendung Ist das sieht. wirklich Ja. so? Nee, nur einmal. Aber da war ich zufällig wach. Aber du hast dich gefreut, dass sie kommt, oder? Nö. Ich muss aber ganz kurz wissen, damit ich den Song perfekt auch auf die entsprechende Situation einstimmen kann. Wie alt bist du, Jule? Alt. Möchtest du mir das ganz kurz schreiben, damit ich es nochmal ändern Ich kann? bin 14. Nein, das singe ich natürlich nicht. Ich werde jetzt nicht anfangen, 14 zu singen. Warum nicht? Nein. So keine 14. Jule? Möchtest du es nicht sagen, Ja, dann ist okay, es okay. wenn du dich rechtlich absichern willst, dann singst du halt 18. Ja, okay, dann, nee, dann passt das auch vom Text her. Dann ist okay. Dann waren wir da schon nah dran. Okay. Möchtest du es bei dir starten? Ist. Ist. Ho, dann muss ich Ist. rausstarten. Bin bei 6 Sekunden. Ja, dann bist du ein bisschen zeitversetzt. Dann gib mir 10. Das macht nichts. Soll ich nochmal stoppen? Ach, ist das schön. Soll ich nochmal stoppen? Stoppen, Nee, stoppen? passt. Lass laufen. Sie war schon mit 17 Jahren ganz anders als die anderen waren. Sie kämpfte für ihre Träume, denn die waren mein Gefahr. Ich traf sie zum ersten Mal, da demonstrierte sie allein gegen den Satz, von dem sie glaubte, es könnte der Welt gefährlich sein. Trugen Plakat durch den Regen, alle haben sie nur ausgelacht. Ich ging zu ihr hin, da hat mir gesagt: Und Jule, was hast du mir gesagt? Noch schlägt, mein Gefühl noch trägt. Solange ich bis zum Schluss einfach tun, was ich glaub, dass ich tun muss, solange mein Herz noch schlägt. Ich bin auf meinem Weg. Du Einfach hast nie so geradeaus. hast dieses Leben. Und ich Und stieg ich bin niemals niemals auf, aus, solange ich lebe, solange mein solange mein Herz Herz noch noch schlägt. schlägt. Ist das ein Smasher? Leck mich im Arsch, die 80er. Die rufen gleich an und wollen alles wieder. Ja, die muss vom Stream reinfallen. Ich hab sie dann irgendwann so gut wie niemand sonst gekannt. Und sie lachte oft unter Tränen, wenn ihr Gefühl im Regen stand. Sie liebte die Menschen so, und eines Tages sagte sie: mein Traum sich lieb. Ich hab sie niemals wieder gesehen. Irgendwo hat sich ihre Spur verloren. Ich denke oft an sie. Und ich hab mir geschworen, Jule, wenn mein Herz doch schlägt, Feuerzeug an, mich mein Gefühl noch trägt, solange ich bis zum Schluss einfach tun, was ich glaub, dass ich tun muss. Solange mein Herz doch schlägt, geh ich auf meinen Weg, einfach nur geradeaus. Ja. Jule, weißt du, es gibt so unendlich viele tolle Lieder, Es gibt so unendlich tolle Lieder, die einfach nur genau das beschreiben. Ich wusste gar nicht, dass du ein Eunuch bist. Ja, ich habe... Das Schwierige daran ist nur, also erstmal kenne ich die Melodie ganz, ganz anders, weil es ist eigentlich auch ein sehr, sehr altes Lied. Und, du kennst nicht die Melodie. Doch, ich kenne die Melodie, nur halt ganz, ganz anders, weil es ist ein sehr altes Lied. Und ich war schockiert, als ich recherchiert habe für dieses Lied, das habe ich heute gemacht, und habe mich super aufgeregt, weil, nee, mal ehrlich, weil es gibt da so eine super braune Nazi-Heulboje, ja, namens Frank Rennecke, ja, das ist wohl irgendwie so ein richtiges Arschloch-Nazi-Schwein, was dieses Lied gecovert hat, ja. Also so ein richtig krankes Nazi-Schwein covert einen meiner Lieblingslieder. So, und das ist natürlich, das geht gar nicht. Und, ja. Das ist eins deiner Lieblingslieder. Das ist eins meiner Lieblingslieder, ja. Das ist ein wunderschönes Lied mit einem wunderschönen Text. Und ich habe das auch mal selbst vertont. Nur leider finde ich dazu die passende Tonspur nicht. Ja, ich muss das mal auf meiner anderen Festplatte suchen. Also Steady, der bekommt mich heute Abend ganz sicherlich nicht rum. Still. Stimmt. Ja, dem gab es nichts hinzuzufügen. Dem gibt es wenig hinzuzufügen. Wenig. Gar wenig. Nichts. Wenig. Wenig. Gar wenig. Nichts. Wenig, wenig, wenig. Gar wenig. Nichts. Wenig. Gar nichts. Wenig. Gar nichts. Aber es war ein schönes Lied, oder? Nein. Also mal als unter... Es war Jule, übrigens von Nicole und das heißt, solange mein Herz noch schlägt. Ja, richtig. Und ich hoffe ja jetzt vermehrt, dass es bei ihm irgendwann mal aufhört zu schlagen. Was, mein Herz zu schlagen? Nein, das geht ja nicht. Doch. Nein. Nein, ich bin ja hier an der Autobatterie angeklemmt. Nein, Nicole ist super und die hat das Lied auch ganz toll gemacht und es ist wirklich... Es ist wirklich, es haben sogar nur 6 Leute aufgehört zu hören. Das, ich mag die 6. Ja, ich weiß, du magst alles, was mit dieser Zahl zu tun hat. Ja, und besonders die gerade abgeschaltet haben. Ja, ich weiß. Ja. Ja, das ist aber jetzt auch alles auf mich zurückfällt, was du hier für einen Scheiß veranstaltest. Ja, irgendwann kommen die Leute zu dir und fangen an zu singen. Ja? Irgendwann, Die 69 hören zu. Na, ja, jetzt ja nur noch 63. Ist ja wie durch 6. 69 gefällt mir besser. Nee, diesen Blödsinn hören gerade viele. Over 9000. Over 9000. Es ist immer die gleiche, immer die gleiche Antwort auf die Frage. Ja. Ja. Ja. Aber ich werde mir nächste Mal auch die Mühe machen, weil ich glaube nämlich, dass das Headset einfach nicht die Charakteristik so richtig gut einfängt, weil es ja mehr so eine Nierenkonstruktion ist und ja. Was ist eine Nierenkonstruktion? Das Headset ist eine Niere. Aha. Ja, das Headset ist eine Niere. Und zwar gibt es bei Headsets verschiedene Varianten. Ja. Nein, du musst uns jetzt keinen Monolog über Headsets und Nieren und so halten. Nein, wollte ich auch nicht. Ich wollte du hast gerade überlegt und du wolltest gerade ansetzen. Na, es gibt so verschiedene, es gibt Niere, es gibt Siehst du? Du machst es jetzt Bohne, doch noch. es gibt verschiedene Varianten. Und ich glaube einfach, dass Niere, also in diesem Headset, nicht optimal ist, um den Gesang einzufangen. Ja? Wollt ihr Und wissen, wo ein Headset mit Totenköpfen drauf sich befindet? In Frankfurt. da gibt's Headsets. Ah, oh Irgendwo. Mann! Mann, Mann, meine Skullcandy-Kopfhörer! Mann! Irgendwo in Frankfurt befindet sich ein Headset mit Totenköpfen Ey, drauf. das ist so gemein. Es ist so gemein. Das ist hier, Skull Candy. Ja. Meine sündhaft teuren, mit lebenslanger Garantie ausgestatteten Skull Candy Kopfhörer mit Headset befinden sich irgendwo am Arsch der Welt in Frankfurt, weil ich die bei der Partei Die Linke vergessen hatte, als ich zum Interview da war. Ja. Und ja. Es ist halt weg. Jemand, die Linke hat es dann auch zum Camp gebracht und jetzt ist halt auch geil, oder? Die Linke bringt es zum Camp. Oh, ich Linke hab da hat es zum was. Camp gebracht, weil du ja dich für einen aus dem Camp ausgegeben hast. Ja, das ist Und doch sie egal. dachten, und sie Ich war ja auch dachten, vom Camp. irgendeiner, ja, und irgendeiner im Camp würde dich schon kennen und wissen, wie er dir das zukommen lassen kann. Ja, genau, dann gebe ich das auch irgend so einem da vom Camp. Ja, natürlich, das macht Sinn. Ja, das macht totalen Sinn. Wenn es Ja. dir wichtig gewesen wäre und du zu schätzen wüsstest, was hier so teuer ist, dann hättest du es nicht liegen gelassen. Da wolltest du wohl schnell zum Sekt saufen mit dem Wifi. Das war dir anscheinend wichtiger. Ich war wirklich mit zwei. Also das war ja auch die Schote überhaupt. Reicht Nee, das doch. war ja echt die Schote überhaupt. Ich hatte, es gab ja Sekt bei der Partei Die Linke, weil die haben ja irgendwas gefeiert, irgend so ein linksradikales Fest oder so. Riot Burns war nämlich auf dem Tag der offenen Tür der Linken. Das macht er Richtig. jedes Jahr. Das war ich Zur jedes gleichen Jahr. Zeit. Ja, zum Saufen. Auf jeden Fall gab es da Sekt umsonst. Und ich hatte dann richtig einen im Schuh. Ja, weil Sekt knallt bei mir natürlich immer richtig. Hab dann so drei, Merkt man ja vier. gerade beim Prosecco. Naja, davon habe ich aber nur ein Stückchen getrunken, um meine Lippen zu befeuchten, damit ich direkt geschmeidig ans Mikro komme. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich dann so drei, vier Sekt da getrunken oder fünf. Ja? Und dann habe ich mir doch noch weitere zwei Sekt geschnorrt und bin dann in Richtung Wobby Fight gelaufen, der dann aber auch irgendwie in eine andere Richtung gelaufen ist. Dann haben wir uns nicht getroffen, aber ich habe es geschafft, glaube ich, mit zwei Bechern Sekt bis zum Camp. Das habe ich geschafft. Das ist aber auch nicht weit. Nee, ja, schon, wenn du dich nicht auskennst, ist das weit, weil ich bin nämlich falsch rumgelaufen. Und der Wobby Fight ist auch falsch rumgelaufen. Ja, und da hat er seine Kopfhörer liegen lassen. Oh. Ja, die habe ich da echt liegen lassen. Das trifft mich nach wie vor, weil die echt total geil sind. Also waren. Die waren super. Naja, Jule. Tja, Machen wir das noch soll ein man nicht liegen Bronto? lassen. Machen wir ein Bronto zusammen? Was ist das? Ein Brontosaurus. Nee, mach du mal alleine. Ich mach den alleine. War doch der Buckelwal. Ja, genau. Aber er ist bei mir als Bronto abgespeichert. Warum weiß ich auch, ehrlich gesagt, nicht. Weil das ja eigentlich eine Kuh ist. Das ist keine Kuh. Tja. Du sollst die Trommeln auspacken. Nee, da steht, ich soll nicht die Trommel auspacken. Ich kann lesen, Jule. Ach, pack da die Trommeln aus. Nee. Das war's, Jule. Oder? Für immer. Nein, nur für heute. Nur für heute, Jule. Ich brauche Irgendwo noch habe ich irgendwie ein gelesen, Gewitter. jemand wünscht sich das Growlen zurück. Du sollst nochmal growlen. Ja, das hat, jo, das habe ich auch, ja, über Twitter habe ich bekommen, ist ein paar Tage her, da hat jemand geschrieben, ich höre denn keinen Podcast und bin irritiert. Kein Gegrowle am Anfang. Ist das der echte Kein-Porncast? Nein, ist er nicht. Es Weil die ist echte der. Jule hat nämlich schon vor drei Sendungen gesagt, sie macht so einen Scheiß nicht mit. Sie hat auf so einen Mist keine Lust mehr und hat sich einfach verpisst. Und ich bin das geistige Eigentum vom Riot Burns. Im Grunde seine Imagination. Ja. Halluzination. Meine Halluzination. Du musst auch nicht vor die Tür kommen, dass du dir ausgerechnet mich vorstellst. Naja. Du weißt ja nicht, wie ich mich, wie ich mich. Ja, du weißt ja auf jeden Fall nicht, wie ich mich. Prosecco. Oder wie wir in Rap-Kreisen dazu sagen. Yo. Du weißt nicht, wie ich mich, ja. So. So, das war's. Wir gehen raus mit, wir gehen Der raus. Hoffnung, dass wir morgen nicht mehr senden. Ja, in dem Wissen, dass wir senden werden. Nee, Ja. mit der Hoffnung, dass morgen irgendwas Schlimmes passiert und wir nicht senden. Vielleicht hat ja der Riot Burns morgen kein Internet. Wir gehen raus mit einem Mix vom Kaluki-Bot. Der hat uns sehr, sehr, sehr, sehr, sehr schöne Mixes gemacht für Möb Möb. Damit gehen wir auch raus. Ich spiele auch schon mal den Anfang ein. Zack. Und damit gehen wir raus. Jule, ich würde einfach sagen, sag doch mal so etwas wie. Nein. Tschüss, Jule. War schön mit euch. Wir sehen uns im nächsten Leben. Tschüssi. Tschüss, Chat. Tschüss, ihr alle. Auf Wiedersehen. Und danke. Danke für alles. Jetzt hält er seine Oscar-Rede. Ich halte jetzt mal eine Oscar-Rede. Und wir gehen Vielen jetzt Dank. alle Holgi hören. Wir gehen jetzt Holger hören. Tschüss. Tschüss.